Tag ist deine Gnade neu. Auch wenn die Welt vergeht, diese Verheißung steht. Ewig bleibst du deinem Namen treu. Und deine Gnade reicht in Ewigkeit unendlich weit. Du bist mit Gedanken des Friedens. Du selbst verpflichtst mich für immer zu lieben. Du stehst zu mir, selbst wo ich tausendmal gescheitert bin, segnest du mich weiterhin. Denn deine Gnade endet niemals. Tag ist deine Gnade neu. Auch wenn die Welt vergeht, diese Verheißung steht. Ewig bleibst deinem Namen treu. Und deine Gnade reicht in Ewigkeit unendlich weit. Du bringst mit Gedanken des Friedens. Du selbst bin, segnest du mich weiterhin, denn deine Gnade endet nie. Deine Gnade endet nie. Deine Gnade endet nie. Deine Gnade endet niemals. Dann zweifel bin, segnest du mich weiter, wo meine Sünde mächtig war, ist deine Gnade mächtiger denn dein.